Man muss natürlich extrem vorsichtig sein, wenn man versucht, Urteile abzugeben, nachdem man nur wenige Tage in einem fremden Land gewesen ist. Also deswegen betone ich gleich zu Anfang, dass ich absolut subjektiv spreche und nur aufgrund eines oberflächlichen Eindrucks. Und muss also als erstes sagen, dass ich vor allem überhaupt überrascht davon war, eine so große Heiterkeit in Peking und in Shanghai vorzufinden, weil das Bild, was man sich hier von China macht in Deutschland, natürlich auch hervorgebracht durch die Art und Weise, wie in den Medien über das Land berichtet und gesprochen wird, ist doch eher, zumindest mir ging es so, ein Bild, was ein Gefühl des Gehetztseins vermittelt, der Unentspanntheit, der krassen Dynamik, der Umbrüche, auch der sozialen Härten für alle Beteiligten. Und wenn man in solchen Kategorien denkt, stellt man sich auch Menschen vor, die entsprechend unentspannt sind, vielleicht bedrückt oder verschreckt wirken. Und wenn man dann als Deutscher dorthin kommt und erst einmal feststellt, dass ganz banal gesagt sowas wie Partystimmung auf den Straßen herrscht, also dass man eigentlich eher das Gefühl hat, sich in einer ausgelassenen, fröhlichen, leicht chaotischen Stimmung zu bewegen, dann ist man natürlich überrascht, weil es so sehr abweicht von den eigenen Vorstellungen. Sie thematisieren ja auch Ihre Überraschung, ja Ihre Verwirrung als eine Art Schwindelgefühl. Ist es das, was man gern unter dem Wort Kulturschock so etwas technisch formuliert? Man hat natürlich als Mensch gegenüber allem, was man nicht kennt, ganz besonders gegenüber fremden Ländern, sogenannte Vorurteile, was man positiver formuliert auch einfach als eine Fantasie, als eine Vorstellung bezeichnen könnte. Das, was man nicht mit eigenen Augen gesehen hat, muss man sich ausmalen, das weicht aber notwendig von der Realität ab. Gerade bei China ist es aber eben so, dass wir zumindest in Deutschland sehr dazu neigen, seit einigen Jahren uns mit diesem Land auseinanderzusetzen. Und diese Auseinandersetzung ist sehr stark von Angst geprägt. Wir haben das Gefühl, von dort drohe uns eine Gefahr, die wird wirtschaftlich begründet. Es wird aber auch als eine kulturelle Gefahr empfunden. Gab es Momente, Frau C., wo es doch sich aufhellte, wo Sie blitzartig erkennen konnten, dass jemand die Wahrheit sprach oder log? Ich konnte vor allem erkennen, dass es unmöglich ist, das zu entscheiden und ob jemand die Wahrheit spricht oder lügt, jedenfalls wenn es jemand ist, den man eben nicht seit Jahren persönlich kennt. Und das hat, auch das war eine Überraschung für mich, nichts zu tun mit diesem auch von uns oft angenommenen Phänomen, man könne gegenüber asiatischen Menschen die Mimik nicht deuten. Also wir haben ja oft diese Idee, Asiaten hätten eine Art verschlossenes Gesicht oder eine Körpersprache, eine Gestik, die für uns nicht einwandfrei ausdeutbar ist. Das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, fühlte ich mich gar nicht fremd, also einfach was das Gestische und die Körpersprache anging, sondern ich konnte mich sehr gut mit meinen Gesprächspartnern identifizieren in jeder Hinsicht. Aber es ist eben einfach, wenn man in einem Gespräch sich befindet und die Erwartungen, die man eigentlich aufgebaut hatte, werden komplett durchbrochen. Es ist das absolute Gegenteil dessen, was man sich vorgestellt hat. Die Inhalte der Gespräche und die Art, wie die Gespräche geführt werden, passen überhaupt nicht zu dem Bild. Dann steht man da und ist gezwungen zu entscheiden, entweder ich war wahnsinnig dumm und habe mich wahnsinnig geirrt oder die spielen Theater. Und beides ist ein Urteil, was einem eigentlich nicht bequem ist. Und dann schwankt man zwischen diesen beiden Polen hin und her. Also ich möchte davon ausgehen, dass es die Wahrheit ist, was man mir gesagt hat, aber bin nicht so richtig dazu in der Lage. Etwas sträubt sich nach wie vor.